Irgendwie sitzt er immer noch nicht gerade. Ich meine nicht. Er sitzt ein bisschen schief. Ich muss den nochmal irgendwann verstellen. Ja, fährst du vor oder fahre ich vor? Du darfst. Ich darf vorfahren. Der knastelt alles schon wieder. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 105. Ich starte direkt mit Lavalieren beim Schrittieren. Ach ja. Ja, das ist nichts frisch. Was hast du da hinten für ein Pokémon drauf? Ne, was? Das ist ein Pokémon. Eine Zauberkatze. Du hast eine Zauberkatze hinten auf deinem Pulli, auf deiner Jacke, auf deinem Dings. Aha. Eine Zauber. So, na dann. Ja, Mahlzeit. Moin. Ich weiß nicht. Man darf ihm halt nur nicht das Gefühl geben, dass er seinen Willen kriegt, wenn man weggeht. Ich gucke die dann so lange an, bis die sich verpissen oder das Maul halten. Das hilft. Für mich jetzt schon wieder außer Atem. Kann eigentlich gar nicht sein. Ist ja gar nicht so warm. Nee, es ist nicht kalt. Was haben wir denn heute? Inaktivitätsstatus gelöscht. Ach so. Ja, heute ist der 28.08.2022 und die üblichen Wir frühstücken auf dem Balkonger sind nicht da. Es mag daran liegen, dass die Außentemperatur derzeit knapp unter 20 Grad liegt. Kalt. Die Holde sagt kalt. Ich sehe das ambivalent. Ich habe zwei T-Shirts an, mir ist schon wieder fast zu warm. Aber es ist ein wenig windig, insofern wird sich das vielleicht lohnen. Und es schwitzt möglicherweise dann nur das untere T-Shirt voll. Was ist denn hier los? Hier ist eine Wiese gemäht worden. Da steht jetzt eine Schubkarre auf der Wiese. Und an anderer Stelle liegt noch Werkzeug. Ein Rechen und eine Harke. Jetzt werdet ihr wieder sagen, ja, wo ist denn der Unterschied zwischen einer Rechen und einer Harke? Ja, das eine ist ein Teil, so hat eine dreieckige Form, verstellbare Zinken. Und da kann man sehr schön Gras mit zusammenharken. Ich sag Haken und das andere ist halt so eine übliche Harke zum Dreck zerkleinern. Ja, wisst ihr Bescheid. Wahrscheinlich ist es sowieso falsch. Aber das ist mir egal, weil meine Meinung steht fest. Bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen. Gestern war ich auf einer Hochzeit. Aber das erzähle ich euch eher gleich, weil wir kommen jetzt an eine Straße, dann gibt es wieder viele Autos und da wohnen schon welche in einem hässlichen Haus. Man kann ja so ein Haus noch so schön machen, ne? Also es ist schön gestrichen. Es hat schöne Baratten, alles blüht so ein bisschen, Zaun wirkt gepflegt, alles hübsch. Aber dann hast du diese hässlichen, rauen Standardpfannen auf dem Dach und die machen das Ganze zu so einem total verranzten Objekt. Das ist echt bitter. Sieht nicht schön aus. Da vorne ist Stau, aber ich weiß noch nicht ganz warum. Ah, Bauernmarkt, okay. Offenbar ist Bauernmarkt, wie meine Holde sagt, im Freilichtmuseum und ich sehe schon, da kommt der erste Trecker. Ja, und auf der Straße hier scheint Stau zu sein. In Richtung Nordeinfahrt vom Freilichtmuseum und ja, da scheint ein Parkplatzgate zu sein. Achtung, Pferde! Ihr kennt das. Kennt ihr nicht? Auf Pferdehängern, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eine bestimmte Sorte ist oder ein bestimmter Hersteller, keine Ahnung, steht oftmals oben an der Oberkante Achtung, Pferde oder Achtung, Turnierpferde. Was wollen mir die Leute damit sagen? Die Holde meint, es scheint serienmäßig auf diesen Hängern draufzustehen, aber ernsthaft, was will man mir damit sagen? Achtung, gleich springt ein Gaul vorne aus dem Hänger raus oder dir auf die Motorhaube? Was wollen die von mir? Ist mir doch scheißegal, ob der da ein Gaul fährt oder von mir aus Schweinchen oder Hühnchen, von mir aus auch eine Kuh oder ein Stier. Und beim Stier hätte ich eigentlich ein viel größeres Problem, aber doch nicht Pferde. Meine Zeit, glauben die etwa, ich nehme jetzt mehr Rücksicht auf so ein Auto, weil da jetzt Pferde drin sind? Oder ist das diese Rechtfertigung, warum der so komisch gurkt, also ja, vor jeder Kurve abbremst, damit der Gaul da drin nicht linke Seite, rechte Seite und dann vorne frontal in Hafersack knallt? Ich weiß es nicht. Warum steht da Achtung Pferde? Also wenn mir das mal jemand sagen könnte, wäre ja toll, aber nee, unglaublich. Das ist ja fast so wie Chantalle und Jacqueline an Bord, hinten auf dem Mama Minivan. Auf diesem Helikopter-Landefahrzeug für zur Schule. Ah. Naja, ich glaube, ich schweife ab. Kommen wir zurück zum Lavalieren beim Schrittieren. War ist aus der üblichen Straße der Verbindung zwischen hier dem Rheinhöhenweg, sprich der Rheinstraße, und dem Sülztal, nein, dem Lennefetal, wieder eine Einbahnstraßenregelung eingeführt. Dann wollen wir doch mal schauen, ob möglicherweise Leute diese Schilder nicht verstehen. Oder in ihrem üblichen Trott sind. Aber hier ist echt Verkehr. Leute, Leute, Leute. Ein Auto nach dem anderen. Na, die kommen uns jetzt alle entgegen. Das ist eine ziemlich hohe Schlachtzahl hier. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Wahnsinn. Könnte meinen, man fährt hier nach Wacken. Ja, ein Auto nach dem anderen. Also es ist sehr beliebt hier. Und sie kommen von überall her. Köln und, ach, weiß der Geier, Vechta, Viersen und der hier, Bonn. Hier geht's richtig ab, also hier ist eine normale Podcast-Unterhaltung. Ennepetal und nochmal Köln. Eine normale Podcast-Unterhaltung eigentlich nicht möglich. Deswegen denke ich, warten wir. Bis wir im Park sind. Ah. Das ist neu. Also ich hätte ja gedacht, dass die hier auf der Wiese, wo sie die Stangen platziert hatten, ich befinde mich gerade im Schlosspark hier in Lindlar, dass sie da, wo sie diese Stangen platziert haben, Bäume pflanzen wollten, aber dem ist nicht so. Es scheinen hier Inseln zu sein für Insekten, Sonnenblumen und Ja, eine Menge Pflanzen, bienenfreundlich, hummelfreundlich. Sind sogar einige da. Die Sonnenblumen selber blühen noch nicht, aber hier ist schon Besuch. Ja, hübsch. Die Wiese selber ist gemäht. Ich gehe jetzt noch mal kurz an der Brücke gucken, ob sich da irgendwas tut. Ich denke aber, es ist noch genauso chaotisch wie beim letzten Mal. Ja. Hier ist es schon dezent ruhiger. Nicht so wie eben auf der Straße. Deswegen kann ich euch jetzt von der Hochzeit erzählen, auf der ich gestern war. Es haben zwei Mädel geheiratet. Standesamt war ein Tag vorher und gestern war eine Trauungszeremonie im Garten mit einer freien Rednerin, die so ein bisschen von der Geschichte, wie sich die beiden kennengelernt haben, erzählt haben. Genauere Details tun hier nichts zur Sache. Aber es war eine sehr schöne Angelegenheit. Hat mir sehr gefallen. Und war auch nett, mal wieder draußen gewesen zu sein. Also unter anderen Menschen. Das ist man ja pandemietechnisch sehr, sehr selten. Ich zumindest. Andere gehen da exzessiver auf Konzerte und holen alles nach, was sie verpassen. Was ist denn hier? Hatten sie wohl alles irgendwie mal abtrassiert an der Brücke, aber das bringt wohl nicht viel. Alles abgerissen. Naja. Ja, Menschen reagieren hier im Park und derzeit sehr unwillig auf irgendwelche Verbote, scheint mir. Ja, es ist dann gestern auch relativ spät geworden. Wir waren erst kurz nach Mitternacht wieder zu Hause. Bei einer Fahrzeit von ungefähr, wie lange sind wir gefahren? Dreiviertelstunde? Bei einer Fahrzeit von einer Dreiviertelstunde. Ja, es gab sogar ein Feuerwerk. Und ein DJ. Aber ja, wie das auf so Gartenpartys ist, ne, man hat eine Playlist. Die hat der DJ einprogrammiert. Und dann machte die Mucke eben das, was sie soll, der Reihe nach. Was ist das hier so weiß auf den Blättern? Habe ich da hinten auch gesehen. Ist das so eine Art Mehltau oder ist hier irgendwie... Oder haben die hier irgendwie welche Pflanzen eingesprüht? Könnte auch sein, dass es ein Pflanzengift ist. Komisch. Moin. Ja, nu. Ich meine, okay. Den Hund. Hm. Männer mit Stoffbeuteln. Interessanterweise war ich neulich auch so ein Mann mit Stoffbeutel. Als ich zur Versicherung gegangen bin, habe ich ja die Unterlagen in DIN A4 mitgenommen, die ich nicht knicken wollte. Die Tasche ist das, genau. Und damit bin ich ja dann, wie gesagt, in den Ort gegangen. Wenn die schon immer so direkt hinter dir sind, ne? Das ist so laut, das ist dann so, könnte man ja schon mal vorklingeln, so einmal so Ding auf Entfernung. Hm? Ja, wenn du mit deinem E-Bike schneller als der Schall, ne, hier über die Piste bretterst und dann klingelst, dann hast du die Leute eigentlich schon überrollt, bevor die das Ping gehört haben. Okay. Haben die denn hier veranstaltet? Haben sie hier so ein Downhill-Teil gebaut? Ja, gehen die da runter, nicht die Treppe. Ja. Ja, die Bäume werfen aufgrund der Dürre die ganzen Blätter ab. Das ist echt der Hammer. Aber das zeckt mich heute richtig, ne? Ja, ich schwitze mich tot. Das ist der Alk von gestern. Der ist richtig bitter. Also das zweite T-Shirt hätte ich jetzt nicht gebraucht. Mann, Mann, Mann. Das zweite T-Shirt hätte ich nicht gebraucht. Ich öle hier aus allen Poren. Ja, die Hochzeit gestern, feucht fröhlich. Wo war ich? Der DJ hatte also eine Playlist und ach, wisst ihr, ich fange gleich oben nochmal an. Hier schallt ja noch der ganze Straßenlärm unten von der Lennepetalstraße hoch und ja, jetzt wird es auch gleich noch etwas steiler. Und es ist ja nicht so, als würde ich überhaupt schon ölen. Könnte ich ein Tempo haben, bitte? Um mir die Stirn zu dehydrieren. Das ist... Was braucht nicht noch mehr? Weil sonst sehe ich da schwarz für dich. Auf jeden Fall stelle ich fest, man kann auf einer Hochzeit Bier trinken. Aus Ströppchen. Das ein oder andere oder noch ein paar mehr. Aber am nächsten Tag, wenn man den Berg hochgeht, als ohnehin dicker alter Mann, unkonditioniert und angeschlagen durch den Alkohol, da will der aus jeder Pore raus, obwohl wir Dürre haben. Jetzt klebe ich schon überall. Das ist, ich glaube, ich muss auch da ein wenig asketischer werden. Tja. Ich bin ja gespannt, wie es gleich mit dem Fahrrad fahren wird. Das ist dann hoffentlich nicht so anstrengend. Wow, ich bin oben. It's the end of my life and I know it. Meine Zeit. Voll am Ölen. Ja, die Hochzeit gestern. Hochzeit muss ich mir ja schön trinken. Ich weiß auch nicht. Es ist so ein Ding, ja. Die Holde ist glücklicherweise gefahren. Also konnte ich das eine oder andere Bierchen mehr trinken. Habe ich auch getan. Und das will jetzt raus, ja. Ich kann es nicht ändern. Zum Glück kommt jetzt ein wenig Wind auf, der mich aber nicht trocknen kann, weil ich habe ja zwei T-Shirts an und das untere, das wird jetzt gleich ein nasses Handtuch sein und das darüber klebt schon drauf. Fangen wir nochmal an. Gestern war Hochzeit von zwei Mädels. Standesamtlich war ein Tag vorher, also vorgestern. Und gestern war die zeremonielle Trauung. Ja, was heißt zeremoniell? Also, es war eine freie Rednerin, die hat diese Trauung durchgeführt, ohne kirchlichen Charakter in irgendeiner Form. Und die ganze Aktion fand in einem großen Garten statt, der festlich geschmückt war, wo man einige Pavillons aufgebaut hatte, wo es schon so einen Grillunterstand und eine Hütte gab. Also eigentlich ein idealer Ort, um diese Hochzeit zu feiern. Es war sehr, sehr schön. Es war auch sehr rührselig. Die freie Rednerin hat eine Geschichte erzählt, wie sich die beiden Bräute gefunden haben und dann wurde zwischendurch was gesungen und dann gab es traditionelle Handlungen. Also eine so eine Sache war, ich muss dazu sagen, eine Braut kommt ursprünglich ja nicht aus Deutschland und die haben dann andere Bräuche dort. Ich möchte aber nicht zu sehr ins Detail gehen, weil damit es keine Rückschlüsse gibt, wer wie wann wo. Ja, und eine so eine Sache war, die haben Salz und Pfeffer in eine große Schale gegossen. Da sollte dann ein Bild entstehen und jeder der Anwesenden durfte sich dann nachher ein kleines Gläschen von dieser Mischung abfüllen. Jetzt haben wir Salz und Pfeffer. Drei dieser kleineren Aktionen möchte ich in diesem Zusammenhang noch hervorheben. Die freie Rednerin führte, wie bereits erwähnt, durch die Trauungszeremonie. Sie stand unter einem geschmückten Bogen im Garten. Die Bräute wurden links und rechts des Gartens zum Bogen geführt und, wie man das so kennt, streuen Blumenmädchen Rosenblätter auf den Weg. Hier übernahm den Blumenmädchenpart der spätere DJ, der zu einer der Bräute in einem Verwandtschaftsverhältnis steht. Als der Hochzeitsmarsch begann, begab sich der Rosenblätter-Streuprotagonist mit dem Körbchen auf den Weg und streute. Ungeachtet der Windverhältnisse, denn es war doch ein wenig zugig. Dementsprechend weit flogen die Blätter ins lehwertige Publikum. Klar, hätte er seinen Weg auf die Wiesenmitte verlegen können, damit die Blätter, aber naja. Vor der eigentlichen Zeremonie hatten alle Anwesenden einen kleinen Plastikzylinder mit Seifenblasenflüssigkeit erhalten. Zum Ende der Zeremonie rief die Rednerin dazu auf, Seifenblasen auf die Bräute, Zitat, niederprasseln zu lassen, Zitat Ende. Alle zückten die Seifenblasensticks aus den Zylindern und der Wind, ihr ahnt es, die Bräute in der Mitte der Wiese, die Seifenblasler in Lee und ich in einem Meer von Seifenblasen. Aber damit nicht genug. Eine Dame, der Kostümierung nach zur Zunft der Schornsteinfegenden gehörig, schleppt einen Korb auf einen Gartentisch. Darinnen weiße Tauben. Zusätzlich stellt sie noch einen Käfig daneben. Darin zwei weiße Tauben. Nach einer kleinen Rede drückt sie jeder Braut eine Taube aus dem Käfig in die Hand. Angeblich bleiben Taubenpaare immer und ewig zusammen, bis Falke, Fuchs oder Vogelgrippe sie scheidet. Diese Tauben ließ das Brautpaar dann fliegen, bevor es anschließend den Korb öffnete. Liebe Leute! Ja, die weißen Tauben erhoben sich in die Lüfte und flogen als Schwarm von hinnen. Wir aber, wir standen in einer Wolke aus, ich weiß gar nicht, weißen Milben? Es hatte ein bisschen was, als wäre im Korb eine kleine Mehltüte explodiert, als die Tauben losflogen. Durch jede Ritze und die Deckelöffnung staubte dieses weiße Zeug und Federn raus. Seitdem habe ich ein Kratzen im Hals. Tja, Taubenzüchter wäre nix für mich. So viel ist sicher. So zum Beispiel. Es war also der ganze Abend durchsetzt mit so kleineren Sachen. Essen war gut, es gab gegrilltes, vegetarisch, wie auch fleischlich mit Salaten und Sachen der anderen Küche, sprich der ausländischen Küche, sehr, sehr schmackhaft. Ja, der große Vorteil war, es fand eigentlich alles draußen statt. Dummerweise, das Buffet war indoor und Masken hat niemand getragen. Das war jetzt persönliches Risiko. Bitte? Nein. Hat keiner gehustet. Sollte jetzt was sein, naja. Die Ärzte sollen ja Paxlovid geben. Dann kann ich das auch mal ausprobieren. Ich denke, werde ich wohl nicht brauchen. Und dann fiel mir auf, ich bin ja so ungelernt, was diese Pandemie angeht. Oder nein, nicht ungelernt, ist der falsche Ausdruck. Ich habe da keine Experience mit, weißt du? Ich gehe ja nie weg. Ich habe ja nur zu Hause, da trage ich keine Maske. In meinem Auto trage ich keine Maske. Und immer wenn ich woanders bin, zum Beispiel auf der Arbeit, trage ich konsequent Maske. Deswegen schalte ich in der Regel diese Corona-Warn-App nicht ein. Weil warum? Solltest du irgendwas bekommen, kriege ich es ja sowieso mit. Nee, aber es bringt ja nichts. Ne? Also wenn man sie nicht anhat, dann... Ich hatte hier schon mein Zertifikat. Das habe ich mittlerweile woanders. Nö, also je nachdem, wo ich hingegangen bin, habe ich die dann früher schon mal angemacht. Aber da ich ja nirgendwo mehr hingehe, vergesse ich das dann. Also ich habe mich dann zu Hause geärgert, wobei ich davon ausgehe, wahrscheinlich hat bei der ganzen Feier überhaupt niemand das Ding angehabt. Ich meine, das war im Sauerland, ich bitte dich. Da ist sowieso alles irgendwie anders. Ja, die Leute sind halt so woll und was weiß ich. Da kann ja nichts passieren, ist ja auf dem Dorf. Was total interessant war, immer wenn irgendeine interessante Handlung seitens der Bräute in dieser Choreografie des Abends stattfand, egal ob das jetzt Ringe anziehen und was weiß ich was war, läutete zufälligerweise genau just in dem Moment die Glocke, als wäre das so geplant. Aber so genau kann man das eigentlich gar nicht planen. Da waren also ganz viele Zufälle mit im Spiel, weil Die Kirche, naja, ich gehe mal davon aus, insbesondere die katholische steht da jetzt ja nicht wirklich so drauf. Wobei, wenn man überlegt, dass ja heutzutage auch ausgetretene Mitglieder, also aus Kirchen ausgetretene Mitglieder, in Kirchen getraut werden können, warum sollte man das nicht mit zwei Mädels machen? Tja, alles sehr komisch. Ich verstehe das nicht, aber egal. War eine sehr schöne Angelegenheit. Ich habe da noch mal ein paar andere Leute kennengelernt. Und mit Bierchen geht sowieso vieles besser. Und deswegen bin ich heute am Ölen, wie ein Stier. Also das ist die Hölle. Dann werde ich gleich dehydriert aufs Fahrrad steigen. Aber da muss ich mich ja eigentlich kaum bewegen, weil das ja diese gnadenlose Motorunterstützung hat. Vorausgesetzt, das Akku ist noch voll. Weiß ja nicht. Ja, müsste. Ich meine, wenn es jetzt halb voll wäre, ne, dann könntest du ja locker das, was wir das letzte Mal gefahren sind, immer noch fahren, weil das wäre dann nur ungefähr die Hälfte von dem, was jetzt noch drauf wäre, denke ich. Ne? Ich wollte etwas mehr fahren als neulich ich. Das heißt aber nicht, dass das mehr wird als neulich zuletzt du. Du hast ja Vorsprung. Nö, wir könnten ja mal nach Burg fahren. So testweise. Dann wäre dann die Königsberger runter, zur Schule rauf, quasi dann um die Schule rum, Jugendherberge, dann oben auf dem Bürgersteig Richtung Eichholz, Eichholz abbiegen nach Burg. Das wäre eine relativ safe Strecke. Dann könnten wir überlegen, ob man dann dasselbe wieder zurückfährt, weil da muss man dann nicht so viel bremsen, weißt du? Würden wir über Bolzenbach fahren, da bremst ja fast die ganze Strecke runter. Ja. Mal dann nachher mal gucken wegen der Bestellung für die fürs Rad. Wegen Flaschenhalter und Taschen. Ja, also wenn man eine Tasche hat, braucht man ja eigentlich keinen Flaschenhalter. Habe ich so überlegt. Weil so ein Pedelec ist ja jetzt nicht so, dass man stylisch während der Fahrt, weil es ja so zeitkritisch ist, das Ding da rausreißen muss und dann während des Fahrens plötzlich verdurstet und da kann man mal kurz anhalten. Weil man selbst am Berg mit dem Ding unproblematisch anfahren kann. Ist ja nicht Tour de France. Weißt du, was ich meine? Wenn die Taschen hinten diesen Halter haben, muss man nicht extra noch einen haben. Aber was weiß ich schon, wenn du natürlich so ein Ding haben willst, ich will noch das mit dem Kind vom Fahrrad abmachen. Schraube ich dir da so ein Ding dran? Ja, der ist doch bestimmt verbogen, oder nicht? Das ist, glaube ich, das einzige Ding, was noch nicht lediert ist. Meinst du? Okay. Hallo. Na dann. Großes Fischsterben in Lindlar. Ja. Weit weg von jedem Bach. Ja, hat bestimmt ein Fischreiher ausgekotzt. Ja, Ortseingang Bolzenbach hier in Lindlar an einem Maisfeld. Vor diesem Maisfeld ist so ein 1 Meter breiter Streifen gemähtes Gras und in diesem Gras liegen Fische. Warum sie da liegen, das ist ein, ja, es wäre fast ein kleiner Schwarm. Warum sie da liegen, weiß niemand. Zumindest niemand, der mir bekannt ist. Möglicherweise hat sie einen Fischreiher erbrochen, wir wissen es nicht. Ja, man erlebt hier immer wieder neue Sachen. Ich bin total begeistert. Ach, das macht ein bisschen Airbnb, oder? Könnte sein. Na gut. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute hier, die eine Einliegerwohnung haben oder so, oder wenn sie bauen, vielleicht eine kleine Einliegerwohnung mitplanen, um sich ein Zubrot zu verdienen. Ne? Wir haben ja sehr viele Leute, die aus dem Ausland kommen und arbeiten, weil man will ja billigere Arbeitskräfte haben. Und wir haben Fachkräftemangel. Aber manche, die wollen halt hier nicht ewig leben, sondern haben ihre Familie noch was weiß ich wo. Und dann kommen die halt hier hin zum Arbeiten, suchen eine kleine Wohnung. Bezahlbar, hier auf dem Dorf. Seit wann ist denn da OGS Lindlar Ost? Keine Ahnung. Ist ja mal ganz was Neues. War die nicht sonst da oben? Eben. Das ist ja weit weg. Ja, oder haben sie mittlerweile so viele Schüler wieder zum Einschulen, dass sie oben keinen Platz mehr haben, die... Ja, deswegen, ich wundere mich schon. Und dann hat man Eltern, die morgens ihre Kinder zur Schule fahren. Aber dann müssen die ja plötzlich einen Schulweg alleine gehen. Meinst du, dass jetzt ein Bus, Vorsicht, Haufen, dass jetzt ein Bus die Kinder von der Grundschule hier zur Realschule, zur OGS fährt? Das heißt, da fährt dann dreimal einer oder was? Da bin ich ja mal gespannt. Müsste man mal checken. Weshalb? Wenn sie da zur Schule geht, dann weiß der auch über die Infos aus der OGS Bescheid. Ja. Aber das ist für mich ungefähr so wichtig, das habe ich bis morgen wieder vergessen. Boah, ich habe total schwere Beine. Jetzt wäre ich jetzt auf irgendeinem Berg gelatscht. Und just mit diesen schweren Beinen wollte ich noch Rad fahren. Naja, ein kleines Päuschen haben wir uns schon zuvor gegönnt, aber dann sollte es echt losgehen. Als ich neulich zur Probefahrt das erste Mal in die Pedale trat, fiel mir eine leichte Fehlstellung des Lenkers auf. Diese glaubten wir behoben zu haben. Auch hörte ich vom Hinterrad ein flapsiges Geräusch. Zu sehen war nichts und es trat auch nur bei Belastung auf. Laut Radhersteller sollten auf meinem Rad schlauchlose Reifen verbaut sein, während die Räder der Holden Schläuche beinhalten. Als ich unseren Raddealer darauf ansprach, erklärte er, dass auch mein Rad mit Schläuchen ausgerüstet sei. Er hielte nichts von schlauchlosen Reifen, insbesondere weil die Montageflüssigkeit oft eine Riesensauerei mache. Ich wollte zunächst nicht weiter darauf eingehen. Aber warum sollte das Rad ab Werk ohne Reifen kommen? Im Internet ist oft zu lesen, dass man Tubeless, also diese schlauchlosen Reifen, nicht mit Schläuchen fahren soll, weil der Mantel zum Beispiel bei einer harten Bremsung auf der Felge rutschen könne und wenn er dabei den Schlauch mitnehme, Stichwort Reibung, könne das Ventil abreißen. Von 4 auf 0 Bar in wenigen Millisekunden empfände ich je nach Fahrsituation nicht allzu prickelnd. Aber laut Reifenhersteller darf dieser Schlauchlosreifen auch mit Schlauch gefahren werden. Und nun weiß ich auch nicht. Interessanterweise war das Geräusch gegen Ende der vorletzten Fahrt weg und ich machte mir weiter keinen Kopf, bis heute. Doch hört selbst. Irgendwie sitzt er immer noch nicht gerade. Ich meine nicht, er sitzt ein bisschen schief. Ich muss den nochmal irgendwann verstellen. Ja, fährst du vor oder fahre ich vor? Du darfst. Ich darf vorfahren. Der knastelt alles schon wieder. Aber nicht während des Fahrens. Irgendwie nur während des Tretens. Ich weiß auch nicht. Ich habe hier irgendwas im Weg. Kann ein Tier sein oder was? Ich weiß es nicht. Ich muss immer runter. Da. Da ist die Polle, die diese ganze Zeit kratzt. Kitzelt. Weil das ist nämlich, wenn dir so weit ins Auge fliegt, dann hast du den Punkt, wo du. Aber ich wüsste echt mal gerne, was da hinten dieses Problem macht. Ja, das geht mir so auf den Sack. So, ja, wir sind gerade in Burg angekommen. an der Kapelle, wo wir schon mal ab und zu mit dem Auto waren. Aber heute nicht. Heute sind wir da mit den Fahrrädern. Ist mal ein ganz neues Gefühl, mit dem Fahrrad hergefahren zu sein. Öfter mal was Neues. Extrem verschwitzt bin ich nicht. Also es war wesentlich anstrengender zu Fuß zu gehen, als mit dem Rad hier hinzufahren. Aber dennoch, es ist ein komisches Geräusch, was sich da an meinem Hinterrad bemerkbar macht. Und ich weiß noch nicht, woher das kommt. Überraschung. Keine Ahnung, was es ist. Ich könnte natürlich mal ohne Motor genau Unterstützung weg und dann hier an der Kurbel drehen. Tust mir mal einen Gefallen. Kipp das Rad mal so. Halt das einfach mal so ein bisschen. Nur über den Ständer, nicht weiter. Also das ist es nicht. Dann so halten. Okay. Das ist auch nicht. Ja, nee, aber es ist noch da. Das kommt mit Sicherheit vom Mantel. Tja, alles ein bisschen komisch. Nur wäre es blöd, wenn der jetzt irgendwann platzen würde. Wäre eine dumme Geschichte. Was mir hier fehlt, ist, dass hier draufsteht, was. Also hier müsst ihr eigentlich noch bei dem Reifen, da oben, da steht was drüber, warte mal. Was haben wir denn da stehen? 57,622, das ist ja mal interessant. Ja, selbe Strecke zurück, wa? Okay. Oder? Ja. Denke ich. Ja, kleiner Aufnahmetest. Hier auf der Landstraße halten die Autos und auch die Motorräder ordentlich Abstand. Sind jetzt noch nicht so viele gewesen, aber ich kann da nicht klagen. Bis jetzt ist das alles recht schick. Erster Eindruck. Wo ich natürlich noch richtig dran üben muss, ist dieses Hand raustun beim Abbiegen. Das kann ich noch gar nicht. Da müsste ich dann eine ordentliche Rückenspannung haben. Tatsächlich, die halten diesen 1,50 Meter ganz gut ein. Ist vielleicht hier auf der Landstraße doch ein bisschen besser als in der Stadt. Aber gut, im Moment ist auch nicht ganz so viel Verkehr. Muss man also recht wenig Angst haben. Es hat sich hier die letzten Jahre also nichts zu stark negativ verändert. Macht die Holde jetzt. Ich fahre dann einmal durch den Kreisel. Was meintest du? Nö, aber ich bin halt durch den Kreisel gefahren. Mit dem rechts vor links checken die nicht, ne? Das als kurzes Intermezzo. Weil der Fahrradhöker morgen Ruhetag hat, verschiebe ich den Besuch auf Dienstag, aber dann lasse ich klären, was da diese Geräusche macht. Ich bin ja mal gespannt. Der Dienstag brachte keine Erkenntnis. Nach einer Probefahrt hatte mein Fahrradtechniker ähnlich viele Fragezeichen im Gesicht wie ich. Zumindest hatte er die Geräusche eindeutig bestätigen können. Halluzinationen meinerseits können wir daher ausschließen. Bei der Gelegenheit sprach ich ihn nochmals auf die angebliche Schlauchlosigkeit meiner Reifen an. Er beharrte darauf, dass Schläuche verbaut seien und es eine Fehlinformation sein müsse. Er habe die Schläuche aber nicht eingezogen. Offenbar habe ich nun Schrödingers Reifen. Erst wenn das Profil abgefahren ist oder eine Panne auftritt, sprich, wenn der Reifen gewechselt werden muss, wird sich herausstellen, ob nun ein Schlauch drin ist oder nicht. Insgeheim hege ich allerdings die Hoffnung, dass er bei der Geräuschursachenanalyse das Hinterrad zerlegen muss. Damit wäre dann gegebenenfalls dieses Mysterium gelöst. Donnerstag war das Rad dann fertig und die Geräusche weg, die wohl von der Narbe kamen. Behoben hat er das Problem allerdings nicht mit einer aufwendigen Reparatur, sondern mit einer Portion Pragmatismus. Da er noch ein baugleiches Rad in der Ausstellung hatte, tauschte er einfach das Hinterrad. Et voilà, das war ja einfach und tatsächlich hörte ich bei meiner kleinen Probefahrt lediglich das Schnurren des Motors und bei Tretfäule das Ratschen des Freilaufs. Tags zuvor waren zudem die Fahrradtaschen gekommen, die ich nur noch anbringen muss und dann steht einer picknickablen Tour grundsätzlich nichts mehr im Wege. Kommen wir zu einem ernsteren Thema. Die betagteren HörerInnen erinnern sich vielleicht an Karl. Irgendwo tief im Wald wohnte ein Käfer namens Karl zwischen Moos und Farn, dessen Leben jäh durch ein dumpfes Grollen gestört wurde. Als Ursache wurden lärmende Maschinen angeprangert, die den Wald überrollten und den Gesang der Vögel übertönten. Dabei wurden alle Bäume mit scharfer Axt gefällt und Karl ruckzuck seines Lebensraumes beraubt. So intonierte seinerzeit zumindest Gänsehaut, ja, der die hießen so, und refrenierten, »Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hatte ihn einfach fortgejagt.« Traurige Geschichte irgendwann in den 80ern, sofern ich mich recht erinnere, aber nicht wirklich neu, denn eine gewisse Alexandra beweinte schon Ende der 60er den Tod ihres Freundes, dem Baum, der im frühen Morgenrot fiel und dann am Straßenrand lag. Alexandra mutmaßte, dass dort Häuser gebaut würden. Gänsehaut besang klagte hingegen, dass es wegen zu bauender Straßen sei, auf denen bald andere Käfer führen, in diesem Fall von Volkswagen und unausgesprochen ohne Abgasskandal. Unbeeindruckt der Ereignisse sang Pippi Langstrumpf ihren Freunden Tommy und Annika, »Zweimal drei macht vier, witte, witte, witt, und drei macht neune, ich mach mir die Welt, witte, witte, wie sie mir gefällt.« Ach, welch verklärte Zeit damals, TM, als Blumenkinder ahnungslos den nahenden Weltuntergang der No-Future-Generation romantisierten. Die harte Realität war jedoch eine andere, worüber niemand sang. Karl der Käfer, seines Zeichens heimatlos, lernte wenige Monde nach seiner Vertreibung Bortrude kennen, die in einer Fichte inmitten eines Nadelwaldes wohnte. Bortrude nahm Karl auf, sie verliebten sich, wurden mit vielen Käferlein gesegnet, die sich wiederum in den Fichten der näheren Umgebung verbohrten und dort weitere Generationen Bohrkäfer zeugten. 40 Jahre sind seitdem ins Land gegangen oder in den Wald, je nachdem, wen man fragt. »Willst du einen Wald vernichten? Pflanze Fichten, pflanze Fichten«, wäre die Antwort eines Forstmenschen gewesen, dessen Namen ich vergaß. Und nu? »Mein Freund, der Wald!« »Ist tot, er starb zuletzt an Wassernot« und wegen Karls Nachkommen. Das bedeutet, willst du pflanzen, viele Fichten, musst du erstmal Karl vernichten. Vertreiben reicht halt manchmal nicht, aber jetzt ist es ohnehin zu spät. Wir haben das Klima gewandelt, Temperaturen erhöht, Regen verlagert, Grundwasser abgesenkt und Karls Nachkommen ein Paradies geschaffen. Nachdem die fertig waren, haben wir den Wald harvestriert, geschreddert und pelletiert. Und jetzt verstochen wir ihn klimaneutral in staatlich geförderten Feinstaubschleudern. Klimaneutral, weil erneuerbar, da verheizt man in Sekunden, was in Jahren wieder nachwächst. Falls es nachwächst, sofern wir Karls nachkommen und die Dürre in den Griff kriegen. Woran ich nicht glaube, denn ein unbeschatteter Boden verliert gern mal Feuchtigkeit. Und neu gepflanzte Bäumchen können gar nicht so tief wurzeln, wie die Industrie das Grundwasser absenken kann. Wenn ich's mir recht überlege, hatte ich die geilste Zeit. Nach dem Krieg geboren, Synthesizer, gute Mucke und die 80er erlebt, Hecktriebler gefahren und definitiv vor der Klimakatastrophe tot. Da habe ich eigentlich richtig Glück gehabt. Und mit dieser Bombenerkenntnis und akkordialen Tönen statt des üblichen Outros endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 105 vom 01.09.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.